Hier ist Peters Inforadio. Obwohl in den etablierten Medien wieder einmal von einem Wirtschaftsaufschwung die Rede ist, nehmen die sozialen Probleme in Deutschland zu. Hartz-IV-Empfänger müssen neuerdings auf Geheiß der Behörden ihre Wohnungen wechseln. Arme Familien müssen sich von Lebensmittelspenden ernähren. Und die Obdachlosigkeit steigt immer stärker an. Vor allem im Winter gibt es bedingt durch die kalte Witterung auch immer wieder Todesfälle unter den Obdachlosen. Die NPD Wattenscheid und ihr Bezirksabgeordneter Klaus Krämer haben deshalb im Rahmen der NPD-Initiative gegen die soziale Verwahrlosung diverse Anfragen an die Bezirksvertretung gerichtet. Peters Inforadio sprach mit Klaus Krämer über die Reaktion der Etablierten. Ja, Herr Krämer, vielen Dank für das Gespräch erstmal, dass Sie sich bereit erklärt haben zu diesem Gespräch. Sie haben im Rat der Stadt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine Anfrage gestellt wegen der Situation der Obdachlosen im Stadtgebiet. Was ist denn dabei rausgekommen? Rausgekommen ist da bisher noch nichts. Was auch sehr merkwürdig ist von der Verwaltung, da die Frage darauf abzielt, wie es gerade den Obdachlosen hier in Wattenscheid während der kalten Monate geht, das heißt jetzt auch gerade um Weihnachten herum, da wir jetzt Dezember haben. Die Verwaltung hat bisher dazu noch nicht geantwortet und ich persönlich gehe davon aus, dass sie das dann im Januar oder Februar nachholen wird. Wie ist denn jetzt die konkrete Situation der Obdachlosen? Die konkrete Situation der Obdachlosen ist, dass sie auf dem Marktplatz in Wattenscheid zurzeit ihr Tagesquartier beziehen, dort ihr Bier trinken, dort ihren gesamten Freizeitablauf vor Ort halt durchführen. Und es ist leider auch schon vorgekommen, dass Obdachlose auch auf dem alten Markt in Wattenscheid auf dem Boden lagen und dort schlafen mussten etc. Und das ist natürlich jetzt gerade im Winter ein sehr, sehr unschönes Bild. Ist es aber natürlich auch im Sommer. Bei diesen Temperaturen im Freien schlafen, das ist ja nicht ganz ungefährlich. Hat es da auch schon Todesfälle gegeben? Todesfälle hat es meines Wissens zurzeit in Wattenscheid noch nicht gegeben. Man muss dazu aber auch sagen, dass die Verwaltung höchstwahrscheinlich antworten wird, dass es in Wattenscheid auch ein Obdachlosenasyl gibt, wo sie sich hinwenden können. Dieses wird aber aus verständlichen Gründen von den meisten Obdachlosen in Wattenscheid nicht genutzt. Warum nicht? Weil das Obdachlosenasyl in Wattenscheid nicht den Anforderungen entspricht, was man einem Menschen gerne zumuten möchte. Und ich gehe davon aus, dass so manches Asylantenheim in Deutschland besser aussieht als die Obdachlosenasyle für deutsche Mitbürger. Können Sie ungefähr beschreiben, wie das Obdachlosenasyl beschaffen ist? Also im persönlichen Gespräch mit einigen Obdachlosen am Alten Markt haben die mir berichtet, dass es darin dreckig ist, dass es stinkt, dass die Zimmer nicht abzuschließen sind, dass auch im Obdachlosenasyl geklaut wird, das heißt, dass die Leute in ihrer Not sich gegenseitig bestehlen und dass dort halt nicht so oft nach dem Rechten geschaut wird, wie in den Asylantenheimen, die in der Stadt sind. Wie gesagt, ich selber war noch nicht da, das nehme ich jetzt alles nur von Dritten, also von den Betroffenen selbst und das musste ich natürlich dann als Abgeordneter für die Stadt Wattenscheid zur Kenntnis nehmen. Und wie sieht die Verpflegungssituation der Leute aus, wenn die da so auf der Straße kampieren? Sie verpflegen sich meistens selber mit dem, was sie sich erbettelt haben. Oder konsumieren dann halt, damit sie ihr Leid nicht merken, in Anführungszeichen, dann auch eine ganze Menge Alkohol, der wärmen soll bei dem Wetter, so wie mir das zugetragen wurde. Wir haben in Wattenscheid auch eine Wattenscheider Tafel, wo sich dann einige Mitmenschen dort ernähren werden oder dann sehr kostengünstig oder umsonst Nahrungsmittel bekommen. Deswegen ist das auch eine Sache, die die NPD auch unterstützt. Also die Wattenscheider Tafel, da haben wir auch schon Anfragen gestellt, wie hoch die Unterstützung ist, ob man dann noch was erhöhen kann und sowas. Also das halten wir für eine sehr sinnvolle Institution. Ich habe gehört, dass die Zuschüsse für die Wattenscheider Tafel auch gestrichen worden sind. Können Sie das bestätigen? Das kann ich teilweise bestätigen. Ich habe nachgefragt, wie hoch es denn wäre und was der Stadtbezirk Wattenscheid halt zu dieser Tafel zusteuert. Darauf konnte mir die Verwaltung keine ausreichende Antwort geben, weil, und das merkt man die Ironie an der Sache an, die Wattenscheider Tafel auch Obdachlose und arme Mitmenschen versorgt, die nicht aus Wattenscheid kommen und dementsprechend ein überregionales Problem wäre. Aha, also Leute, die auch von außerhalb nach Wattenscheid kommen, um sich hier an der Tafel ernähren zu können. Gut. Haben die in ihren Heimatgemeinden keine solche Einrichtung? Ich bin im Ruhrgebiet leider nicht darüber in Kenntnis, wie viele Tafeln es gibt. Ich weiß, dass es in Mühlheim Tafeln gibt, ich weiß, dass es in Bochum selber noch eine Tafel gibt, in Wattenscheid gibt es eine Tafel und die Großstädte im Ruhrgebiet dürften diese Tafeln haben. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es gerade für Obdachlose oder auch für arme Menschen ein Problem sein dürfte, immer zu den verschiedenen Tafeln hinzukommen, aus Dortmund nach Wattenscheid oder von Bochum nach Essen, das ja auch immer mit Kosten oder mit weiten Wegstrecken verbunden ist. Also verstehe ich Sie richtig, die Leute kommen bis aus Dortmund hierher zur Tafel, um sich hier Lebensmittel zu holen. Das ist ja nun ganz schöne Entfernung bis dahin. wenn die Dortmunder Tafel überfüllt ist oder es vor Ort nichts mehr gibt, wurde mir von den Obdachlosen zugetragen, dass sie auch aus den Nachbarstädten kommen und hier verpflegt werden. Ja. Wie ist jetzt hier die Situation in Wattenscheid bei Leuten, die vielleicht nicht obdachlos sind, aber die auch so in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind, weil sie halt arbeitslos sind, Hartz-IV-Empfänger und so? Vor kurzem gab es einen Zeitungsbericht bei uns in Wattenscheid, dass die Wattenscheider Tafel auch von Familien, also Hartz-IV-Empfängern und sowas oder Leuten mit vielen Kindern, die also wenig Geld zur Verfügung haben, auch genutzt wird. Und das stimmt mich dann auch schon als Abgeordneter traurig, dass es soweit ist in Deutschland, dass es Familien gibt, die Kinder in die Welt gesetzt haben, um uns allen eine Zukunft zu geben und die dann dazu gezwungen sind, von den Almosen anderer zu leben. Wir sind gerade beim Thema Hartz IV. Im Rahmen der Hartz IV-Gesetze hört man auch immer öfter von Zwangsumzügen von ALG-II-Empfängern, also Leute, die von Amts wegen ihre Wohnung aufgeben müssen. Sie haben auch diesbezüglich eine Anfrage an die Bezirksvertretung gerichtet. Was haben die Ihnen geantwortet? Die haben mir geantwortet, dass es in Wattenscheid über 800 Aufforderungen gab, die Wohnung zu wechseln, weil diese angeblich zu groß wäre. Das hat aber auch zu erheblichen Unruhen innerhalb der Bevölkerung geführt. Die MPD hat sich diesem Thema natürlich angenommen. Wir bieten auch eine Hartz-IV-Beratung an, auch von Wattenscheider Seite her oder auch von der Landesseite der MPD her. Zurzeit ist es so, dass es auch noch eine Hartz-IV-Beratungsstelle gibt, die nicht von der MPD ist und die zurzeit dazu aufruft, diesen Bescheiden nicht nachzukommen, da es da noch rechtliche Unregelmäßigkeiten gibt und die Leute wehren sich dagegen. Wie ist denn überhaupt die Situation in diesen Familien, die von Armut bedroht sind oder in die Armut abgerutscht sind? Das hat ja nun auch Auswirkungen auf die Psyche oder auf das Familienleben an sich. Selbstverständlich, das hat auch soziale Auswirkungen, weil man sich natürlich durch Hartz IV ausgegrenzt fühlt, da man nicht mehr alles mitmachen kann, was man vorher vielleicht hätte machen können, wenn man noch in Arbeit wäre. Da ist der arbeitslose Familienvater, der seinen Kindern nicht mehr den Schulausflug finanzieren kann. Da sind die Leute, die natürlich dabei gesehen werden, wenn sie zur Tafel gehen oder wenn sie zur DRK-Kleiderspende gehen. Das gibt natürlich Probleme in der Nachbarschaft. Dann werden auch die Leute geguckt und einigen Leuten ist es auch einfach nur unangenehm, betteln gehen zu müssen, in Anführungszeichen. Und das hat natürlich auch psychische Auswirkungen auf die einzelnen Leute. Und das heißt einfach nur, dass die Bevölkerung langsam sicher immer unglücklicher wird und einfach keinen Spaß mehr hat, hier in Deutschland zu leben. Nimmt da nicht auch die Gewalt innerhalb der Familien zu? Das ist natürlich ein großes Problem und wir haben es ja auch jetzt bundesweit leider Gottes immer durch die Nachrichten mitkriegen müssen, dass immer mehr Familien innerlich oder innerfamiliär auseinanderbrechen, ihre Kinder misshandeln, kleine Kinder sogar sterben. Einen Fall gab es leider auch in Bochum, da wurde ein 7 Monate alter Säugling mit kochendem Wasser übergossen und ist dann an seinen Schwerverletzungen erlegen. Und es ist natürlich auch für mich ein Zeichen oder auch für die NPD ein Zeichen, über zu was Leute in der Lage sind oder was passiert, wenn der Staat seine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr nachkommen kann. Das heißt, die leitende Hand fehlt, das Engagement des Staates für die Familie fehlt, aber stattdessen wird dann lieber die sinnlose Bauprojekte und irgendwelche Prestigeprojekte das Geld gesteckt, anstatt in die eigene Bevölkerung. Wie sehen denn Ihre Pläne für die Zukunft aus im Bereich Sozialpolitik? Das Problem ist, was ich als Einzelabgeordneter habe, dass ich natürlich sehr wenig überhaupt regeln kann oder ich kann es nur begleiten, durch Anfragen immer wieder den Finger in die Wunde legen. Es ist natürlich klar, dass die etablierten Parteien mit mir als NPD-Abgeordneten ein Problem haben. Das heißt, ich werde nicht begrüßt, mit mir wird nicht gesprochen und grundsätzlich wird jede Initiative der NPD entweder totgeschwiegen, es wird gar nicht darüber berichtet oder die Abgeordneten der anderen Parteien nehmen es einfach hin, wenn ich irgendwas gemacht habe. Deswegen bin ich dazu übergegangen, zusammen mit meinem Kreisverband und den Kameraden hier vor Ort, dass wir uns selber vermarkten, dass wir unsere Initiativen in der Bezirksvertretung in einer eigenen Zeitung unter die Bevölkerung bringen, dass also auch der Bürger und die Bürgerin weiß, was wir machen, was wir tun, wo wir für sie Anfragen an die Verwaltung stellen, wo wir für sie unsere Kraft einsetzen und dass das hoffentlich bei der nächsten Wahl dazu führen wird, dass wir mit mehreren Abgeordneten ins Parlament kommen und dementsprechend auch mehr für die Bevölkerung machen können. Herr Krämer, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen. Sie hörten Peters Inforadio. Besuchen Sie uns im Internet unter www.petersinforadio.tk.